Woche durch den Ort, wo hat gehofft ich hin? Denkt man, das wird der eingemachte Fisch. Oh, die Pohon voller Droh, die ist doch ganz von Hunger. Die Arme, hoppal, komm, Kopf, Hedra. Jetzt liegt sie in die Stube, bis von der Key. Aber nie, nicht, nie, nicht in St. Perry. Das ist die Hingel, Turuleka. Das ist die Wort, die ist doch vorig. Das ist die Hingel, Turuleka. Das ist die Wort, die ist doch vorig. Die Hingel, Turuleka, die hat doch angelegt, hat zugelegt, hat freigelegt. Die Hingel, Turuleka, die hat doch viel gelegt, hat fünf gelegt, hat sechs gelegt. Die Hingel, Turuleka, die hat doch sieben gelegt, hat acht gelegt, hat nein, nein. Wo ist da das kleine Hingel? Los an der armes Hingel, los an das Leck noch zehn. Wo ist da das armes Hingel? Los an das kleine Hingel, los an das Leck noch zehn. Y para Crespo, capital nacional de la agricultura, la gallina Turuleka. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina Turuleka es un caso singular. La gallina Turuleka está loca de verdad. La gallina Turuleka ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina Turuleka ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina Turuleka ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. Doch ein Ort, wo hat gehofft hin? Denkt man, das wird der eingemachte Fisch. Oh, die Pohon voller Droh, die ist doch ganz von Hunger. Die Arme, hoppal, komm, Kopf, Hedra. Jetzt legt sie in die Stube, bis von der Decke. Aber nie, nicht, nie, nicht in St. Perry. Es ist die Hingel, Turuleka. Das ist die Wort, die ist doch vorig. Das ist die Hingel, Turuleka. Das ist die Wort, die ist doch vorig. Die Hingel, Turuleka. Die hat doch umgelegt und zugelegt und freigelegt. Die Hingel, Turuleka. Die hat doch viel gelegt und fünf gelegt und sechs gelegt. Sieben gelegt, hat acht gelegt, hat nein, nein. Wo ist da das Klon ist hin, los und hat das Arme ist hin, los und hat das Leck noch sein. Wo ist doch das Arme ist hin, los und hat das Klon ist hin, los und hat das Leck noch sein.